Noch eine Sache zurück, so diese Dreigroschenoper. Ja. Gibt es allgemeine Plätze? Also ich habe gelesen und so ist verstanden. In West-Berlin. Ja, ja, in West-Berlin, ja, genau. Aber wirklich, dass die treffen allgemeine Plätze von der intellektuellen Ebene, ja, eine Reflexion zu machen über die Dreigroschenoper. Und ja, das stimmt auch, ja, obwohl. Ja. Und das ist, dass die Dreigroschenoper definiert, macht die Definition ein bisschen von den Beziehungen, die im Kapitalismus laufen. So, diese Beziehungen bedeuten, dass alles verkaufen werden kann. Ja. Ja, und das wäre, alles ist eine, käuflich. Ja, käuflich. Herrscher dies oder sowas. Und das stimmt, die Beziehungen. Und jetzt ich will das Beziehen zu etwas, das Sie auch gesagt haben, ja, als eine Haupt... Ja. Sie vergessen nicht, was Sie sagen wollen. Ja, nee, wir müssen nur kurz auf jetzt, ja, das Wort mal. DDR. DDR, ja. An jedem Arbeitsplatz, in Wissenschaft, Industrie, Landwirtschaft und anderen Bereichen, in jeder Stadt und jeder Gemeinde, wird darüber entschieden, wie unser Volksvermögen vermehrt und effektiv eingesetzt wird. Da hatte ich mein Geld schon in der Schweiz. Neben anderen der VEB KANI-Betrieb Ernst Schneller Zielitz. Ich habe ja gestern überhaupt eine Ordnung gekriegt. Ich habe es nur ignoriert. Das auch das Verpackungsmittel. Du, gestern? Ja, echt? Die Medaille, 40 Jahre. Die große Schweizer Anwesenheitsmedaille in Aluminium. Und das ist noch westliche DDR. In Alfa-Oder-Kreis-Querfurt. Zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik teilnehmen. An der Spitze ihrer jeweiligen Delegationen stehen Volksrepublik Bulgarien, Tolle Schiefkopf, Generalsekretär des ZK der Bulgarischen Kommunistischen Partei, Vorsitzender des Staatsrates. Mongolische Volksrepublik Chambin Bakmung, Generalsekretär des ZK der Mongolischen Revolutionären Volkspartei und Vorsitzender des Präsidiums des Großen Volksrats. Ungarische Volksrepublik Professor Bruno F. Straub, Vorsitzender des Präsidialrates. Sozialistische Republik Vietnam, Nguyen Phan Minh, Generalsekretär des ZK der Kommunistischen Partei Vietnams. Volksdemokratische Republik Jemen, Ali Salim Al-Bir, Generalsekretär der Jemenitischen Sozialistischen Partei. Koreanische Demokratische Volksrepublik, Jong Chang-moo, Volksdemokratische Republik Laos, Phumi Phong-Pichi, amtierender Präsident. Kommunistische Partei Chiles, Volodya Teitelborn, Generalsekretär. Sozialistische Partei Chiles, Clodomiro Almeida, Generalsekretär. Republik Indien, Vita Nahagadir, Generalsekretär des Allindischen Kongresskomitees des Indischen Nationalkongresses I. Zum 40. Jahrestag der DDR kommen auch die Generalsekretäre bzw. Vorsitzenden der kommunistischen Parteien aus Brasilien, Argentinien, Dänemark, Ecuador, aus Finnland, Irland, Luxemburg, Norwegen und Schweden. Das Palasthotel in der Hauptstadt betritt von der Spreeseite am frühen Abend dieses Tages. Hierher hat Chinas Botschafter Changdake zum bevorstehenden 40. Jahrestag der Volksrepublik eingeladen. Die Glückwünsche und Grüße der DDR zum Jubiläum überbringen der Vorsitzende des Ministerrates, Willi Stoff. Jetzt reiten Sie den Stoff auch in Grund und Boden. Die weiteren Mitglieder des Bundesbüros, ja, Günther Mittag. Nee. Seine Frau? Jana Kolikowski und Günter Schabowski, Sekretäre des Kolli ist toll. Vogelgesicht. Ich setze voll auf Kolli. Der Einladung sind ebenfalls gefolgt der stellvertretende Staatsratsvorsitzende Gerald Götting, Vorsitzender der CDU und Nationalratspräsident Lothar Kollwitz sowie Mitglieder des Ministerrates. Aber Erich, also sie läuft unter guck mal, sie läuft unter Mitglieder des Ministerrates. Ihre Gratulation überbringen ebenso Vertreter des diplomatischen Korps. Weiter sind der Einladung gefolgt hervorragende Persönlichkeiten, ja, des politischen und kulturellen Lebens. Freundschaftliche Gut Werner war das. Gut Werner. Bist du gerade aus der Partei ausgetreten? Das wäre ich. Verbinden langjährige, fruchtbare Beziehungen, die gerade in den letzten Jahren auf verschiedensten Ebenen eine neue Qualität erfahren haben. Hat darauf. In diesem Sinne macht der Empfang hier im Palasthotel deutlich, dass beide Seiten bestrebt sind, die gemeinsam erreichten Erfolge auszubauen. Fettgewordener Geier, Trottellumme, fettgewordener Lämmergeier. Am Rande der UNO-Versammlung in New York hat DDR-Außenminister Oskar Fischer politischen Gespräche fortgesetzt und ist mit den Generalsekretär der Nationen Pérez de Cuellar zusammengekommen. Ja, mit dir gucke ich immer aktuelle Kamera, das ist so unterhaltsam. Der wird das Aas vom Tee wiedergekäuft. Sie erzählen eine große Begegnung mit Kolikowski. Empfang im Staatsratsgebäude für die neuen Akademiemitglieder. Es war Mikkel und andere. Gab es Sekt und ich fragte den Kellner, gibt es ja auch Schnaps. Und der sagte nein. Und dann fragte ich nochmal, sagt er nur auf höhere Weise. Oder auf höhere Anweisung. Dann bin ich zu Kolikowski gegangen, der machte das, weil Sturf in Polen war. Da müsste man die Machtfrage stellen. Blickte er zu Tode erschrocken. Und ich sagte, ich möchte einen Wodka trinken. Ja, Mensch, du willst einen Schnaps. Natürlich, das ist ein Schnaps, Junge. Wer will hier noch Schnaps? Dann kam er. Und Hager wollte Whisky. Aber er musste dann seinen Wodka aufdrinken. Oh, guck mal, sowas hättest du auch kriegen können, ja, wenn du im Betrieb gewesen wärst. Sie sind dank mit den Valutaeinnahmen hättest du längst einen Ehrenbanner verdient. Wie befreit der war, dass er endlich Schnaps trinkt. Weil die für die höhere Weisung. Das ist ja was Schönes fürs Protokoll. Wisst ihr, also wenn, also für Handwerker oder so, wenn es ein Punkt ist, wo die Getränke auf jeden Fall eine Freiheit wissen. Da muss immer Sekt trinken, was ein Gescheiße ist. Ich meine, der Witz ist ja der, dass Kolikowski auch gerne Schnaps möchte, aber der kriegt den Schnaps nur, wenn seine Gäste das möchten. Also der darf nur mitbestellen, wenn jemand das haben will. Also er braucht eigentlich immer ihn. Er kann nicht mal selber sagen, so jetzt trinken wir Schnaps. Herrlich. Wir sind geblieben, dass ich dachte, ich habe erwähnt, diese Sache mit die drei Groschen Oper, das trägt oder sagt etwas über die Beziehungen zwischen Menschen im Kapitalismus. Ja. Und jetzt von diesen Sendungen, Sie hatten erwähnt, vor zwei Tagen, etwas über die Lüge. Auf einer Seite gibt es Lüge, aber gibt es auch in der anderen Seite. Jetzt habe ich ein bisschen das erfüllt auch und gefühlt sogar. Und es war nicht nur eine Lüge, sogar die Erscheinung von dieser Lüge war wirklich lustig. Und, aber dann, ja, meine Frage dann, noch halten diese Sache von der Dreigroschenoper, diese Definition des Beziehungen in Kapitalismus, und das schon dargestellt wurde in einem Theaterstück, gibt es auch eine mögliche Sucht hier, jetzt in der DDR? Oder ich wollte Ihnen, Herr, ein bisschen weiter über diese Lüge fragen. Das auch bezieht sich mit etwas, das Sie erwähnt haben, über Würde und die Augen. Volkes ohne Blick. Ein Volk ohne Blick oder, ja. So Erscheinungsformen schon. Nicht nur die, ich weiß es nicht, ob ich klar, das bezieht sich auf etwas, das... Ja. Ja, wie gesagt, gerade auch. Wir hatten darüber gesprochen, dass das Wort Würde hat Gorbatschow eigentlich als erster kommunistischer Staatsmann wieder in den Mund genommen. Vorher gab es das nicht. Ne? Und es gibt kein Gefühl dafür bei uns. Der andere Punkt war, das mit den Augen, also dass, wenn du hier in der U-Bahn sitzt oder irgendwo, oder auch Kinder, Fernsehen, die haben alle einen verdeckten Blick. Keiner sieht dich an. Und das ist das Schlimmste eigentlich. Das ist der Blick von Kolonisierten. Ich habe immer vom Westen aktuelle Kamera gesehen mit Sympathie. Heute, zum ersten Mal, konnte ich wirklich lachen, offen lachen. Ja? Darüber. ohne Vergleichung zu machen, aber trotzdem nur als Beispiel das zu erwähnen, ich habe gesehen, dass Westen natürlich jetzt die sind, die der Starke. Und natürlich der Starke braucht nicht zu lügen, aber auch braucht nicht über seine eigene Schwäche zu sprechen. Aber hier, die kann nicht auf die eigene Schwäche sprechen, aber dann auch natürlich, die müssen etwa lügen. In ganz andere, in ganz eine unmittelbare Art oder sehr, ja, aber bezieht es auf Theater auch, oder? Ja, es geht wieder um die Vergangenheit. Ich bin jetzt gefragt worden nach einem Beitrag, 40. Jahrestag der DDR von der Westberliner Zeitung. Und mir fiel nichts anderes ein als ein Satz. Ich will den jetzt nicht sagen, aber das ist das Problem, dass eine Anekdote, der Brecht mit seinen jungen Mitarbeitern, Assistenten, Dramaturgen und so weiter. Und der Brecht hat irgendwann mal aufgeschrieben in seinem Tagebuch, dass diese jungen Leute würden mich vor 10 Jahren, also vor 40, bei der Gestapo denunziert haben. Sie hätten mich denunziert bei der Gestapo. Das war sein Gefühl für diese jungen Menschen, mit denen er hier gearbeitet hat. Und dann fingen die an, ihm Witze zu erzählen über Ulbricht. Und da wurde er ganz böse. Und sagte, ich will das nicht hören. Was habt ihr für ein Recht, Witze zu erzählen über Ulbricht? Oder über ein Mann wie Ulbricht, das sind Helden, die versuchen in Deutschland den Sozialismus aufzubauen. Und zwar in einem Deutschland nach Hitler, unter Stalin, das hat er nicht so gesagt, das sage ich jetzt, nach Hitler, unter Stalin, auf einem Territorium oder einem Teil des deutschen Territoriums, der unterentwickelt war im Verhältnis zu dem anderen, der amputiert war durch die sowjetische Politik, also Schlesien weg, die Hälfte von Pommern weg, vor allem Schlesien, ein demontiertes Territorium. Mhm. Die Russen haben außerdem, es gab keinen Marshallplan, im Gegenteil, es wurde alles hier herausgeholt. Und die DDR hatte die schlechtesten Startbedingungen überhaupt für eine Entwicklung. Aber schon vor 1945 gibt es so Zahlen über den Wohnungsbestand zum Beispiel. Das war der unterentwickelte Teil von Deutschland, DDR, bis auf Sachsen und Thüringen. Alles andere war eine halbe Steppe im Verhältnis zu Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, Bayern. Das waren die entwickelten Gebiete. Und zu Zahlen über den Wohnungsbestand zum Beispiel. Ich weiß die Zahlen nicht, aber ungefähr, dass in der DDR gab es, auf dem Gebiet der DDR gab es nach dem Krieg vielleicht 40 oder 30% der Wohnungen hatten Innentoiletten, Toiletten in der Wohnung. Das war in westdeutschen Territorium ganz anders. Da gab es vielleicht 60% Wohnungen mit Innentoiletten. Das fängt bei den primitivsten Sachen an. Dieses Land hat angefangen unter den schwierigsten Bedingungen. Das war der arme Teil von Deutschland schon vorher. Und ist jetzt noch ärmer geworden, dadurch, dass die Bundesrepublik ein Sieger des Zweiten Weltkriegs ist. Wie Japan, also Japan, die Bundesrepublik. Das sind die Sieger des Zweiten Weltkriegs. Und das ist ein unauflösbares Dilemma hier. Wie kann man damit leben, dass der Bruder, der die gleiche Sprache spricht, so viel reicher ist, so viel besser lebt als man selbst hier. Und diese DDR-Bevölkerung lebt mit dem Gefühl, wir haben den Krieg verloren, wir haben ihn bezahlt, wir müssen ihn weiter bezahlen. Während die drüben verdienen da und sie blühen. sind dadurch raus aus der Vergangenheit. Ja, ja. Aus der Bindung. Ja. Heute habe ich gesehen, dass das ganz schon andere Sachen, ja. Aber ich bin durch die Grenze gegangen, um eins oder sowas, und ich habe mich angehummelt und in ein paar Kneipen gesessen. Und von den Kneipen, es gab mir diese plötzliche, es fällt mir ein, ja, ich habe viele Leute gesehen mit die große halbes Liter Bierglas und so, die sitzen und trinken, ja, und eins nach dem anderen, und das ist diese Gewohnheit. Ich habe es gesehen, in Spanien ist es nicht so, der Ober kommt nicht hin, um zu fragen, ob du noch einer willst, ja. Das bedeutet, dass natürlich, es ist schon eine allgemeine Sache, dass wenn man fertig ist, dann will noch eine Bier. Ja? Und, aber die sitzen dort und normalerweise Zeit bedeutet für mich die Kultur Kaffee, obwohl natürlich so viel Bier getrunken wird als hier, aber trotzdem noch diese Verurteilung, diese Assoziation, innerliche Assoziation gibt es durch Kaffee, Zeitung, und das ist Zeit. Verpassen, zu vergehen. Ja? Und dann habe ich komischerweise die Beziehung gemacht zwischen dieser Bier und Geduld. Und ich weiß es nicht, ob das wirklich richtig ist, weil Geduld bedeutet auch Bewusstsein. Aber ich dachte, die sind jetzt beim Geduld zu treiben, zu üben. Diese Bier- und Geduld-Sache. Aber wie gesagt, das bedeutet diese Bewusstsein. Und ich weiß es nicht, ob das richtig ist, ob gibt es diese Bewusstsein oder nicht. Oder es ist nur eine, ja, so, ich trinke Bier, ich weiß es nicht warum. Ja, weil so muss es sein. Also, Geduld. Also, ja, so, aber es ist eine Frage. Ja, jetzt ist eine wirkliche Frage auch von mir, von heute. Ja. Nee, ich glaube, es ist, eher ein Warten und ein Betäuben. Und ein also sich aus dem. Das sieht so aus, als ob man da sitzt. Aber irgendwas. Ach, auf Gotto. Also es ist ein Stück für uns, nicht für den eine Rest. Betäubung. So. Warten auf Gotto. Das Bier spielt eine ganz große Rolle hier. Also es hat auch in Polen eine große, also mit dem Schnaps zusammen in Polen eine ganz große Rolle. Ich glaube, dass die Arbeiterklasse, wenn es das noch da, wo es das gibt, sie trinken sich ein bisschen um ihre Identität. Aber in Polen komischerweise, es war vor 2 Jahren dort, ja, um mal ein bisschen die Ernährung zu machen zu Bios Blog. Weil jetzt für mich, ich weiß es nicht, ob ihr eine Verantwortung habt gegen mir sozusagen oder gegen die Leute, dass auch im Westen eine Hoffnung hatten. Aber in Polen habe ich gesehen, ich weiß es nicht, ob du kennst diese Weiderfilm, das ist die E. Und es ist eine wirklich die Hochzeit. Es ist eine verwirrende Sache. Alle die Gefühle sind auf dem Tisch. Ja. Und das habe ich gesehen dort. Die trinken und trinken und ich schreien, ich war dort, ich habe nicht so, aber aufeinander, ich sagte, ich bin Spanier, und plötzlich den ganzen Kleinen bekannte, dass ich Spanier war. Das war mir wirklich peinlich. Oder? Natürlich, ich bin sehr zurückgezogen manchmal. Aber hier ist es nicht diese Bier. Die waren so, ja, das Bier steht dort. Das ist ein Boom, ein neues. Irgendwo was mit Betäubung zusammenhängt und meines Erachtens auch damit zusammenhängt, dass es irgendwie einen Kreislauf gibt, aus dem man nicht raus kann. Also das ist es gibt keinen Punkt, dass man wartet auf eine neue Sache oder dass man irgendwie wartet auf eine neue Befreiung. Das ist ein Kreislauf, die Zeit muss weg. Also die Zeit, die frei ist, muss weg. Und ich arbeite neben so einer Kneipe. Also ich habe ein Atelier. Das ist eine Wand weiter, ist die Kneipe für solche Arbeiter. Und das ist, die gehen dort regelmäßig nach der Arbeit hin und sie kommen regelmäßig besoffen nach Hause. Der eine wohnt bei mir im Haus und der kommt nüchtern von der Arbeit und er geht nicht in das Haus, in dem er wohnt, sondern er geht in das Haus nebenan. Und trinkt ein bestimmtes Pegel und dann geht er nach Hause, weil dort waren 5 Kinder und eine Frau. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Und wenn er eine Stunde früher kommt, dann ist die beim Wäschewaschen und er stört nur. Und die Zeit muss weg. Also das hat keinen, da ist nichts Tieferes dahinter. Oder vielleicht ist das ein Abgrund schon. Ja. Das ist auch der Kampf gegen die Gegenwart. Man kann mit der Zeit nichts anfangen. Dort gibt es einen Jungen in dem Haus, mit dem spreche ich öfter. Und der sagt, seine Eltern haben ihn früh... Wie alt ist der? Das ist ja 24, 25. Und er hat eine Frau, die hat ein Kind von ihm und noch ein Kind schon vorher gehabt. Und ist eine gute, liebenswürdige junge Frau, die psychisch furchtbar gestresst ist. Und er ist wie ein drittes Kind für sie. Also er wird nicht erwachsen. Und er sagt, hat bei den Großeltern gelebt. Und dann, die Großeltern waren schon sehr alt. Und als er älter war, waren sie schon ganz alte Leute, weil er nichts mehr lernen konnte. Also nicht mehr sozialisiert wurde. Und er sagt, das hat er wörtlich gesagt, alles, was ich gelernt habe vom Leben, habe ich in der Kneipe gelernt. Das war da bin ich erzogen worden. Und da geht er hin. Und dort weiß er, wie er sich zu verhalten hat. Zu Hause bei den Kindern, er liebt die Kinder, sagt er, aber er weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Er kann sich seines privaten Lebens nicht, kann er sich nicht verhalten dazu. Er weiß nicht, wie er es machen soll. Und dort hat er ein Kollektiv oder eine Gruppe von Leuten, in denen es akzeptiert. Und da verschwindet die Zeit. Das ist so wie, was vorher für die Deutschen der Krieg war. Da waren sie raus aus den privaten Bindungen, aus der privaten Verpflichtung. Das war das Schöne am Krieg. Weil alle älteren deutschen Männer, die im Krieg waren, sprechen immer noch sehr, wenn sie betrunken sind, sehr gut vom Krieg. Das war die Zeit, als sie keine Pflichten hatten. Keine Familie. Die Zeit wurde für sie verwaltet. Sie brauchten die Zeit nicht selbst zu töten. Ja, und das ist jetzt der Alkohol, was der Krieg war vorher. Das ist jetzt der Alkohol. Der Alkohol verwaltet die Zeit oder tötet die Zeit, in der man sonst nachdenken müsste oder irgendwas tun müsste. Aber man kann nichts tun, man weiß nicht, was tun. Oder? Nee, doch. Auch ein Aspekt, das hat mir eingefallen durch die Nachricht. Ja? Na sicher, ich akzeptiere das auch so. Also. Wobei, das ist nicht nur ein Problem der einfachen Leute. Nein, das ist ein generelles Problem. Nicht nur. Das ist auch unser Problem. Nicht nur. Ich hätte zum Beispiel heute arbeiten müssen. Ich habe die beiden extra hier gehalten, damit sie bleiben, damit ich nicht arbeiten muss. Damit wir trinken können. So, ich muss jetzt gehen. Dein Lebenswerk ist wichtig. Es geht nicht um Lebenswerk. Es geht um irgendeine Scheiße, die ich aktuell machen müsste. Die entsteht auch trotzdem. Ja, die entsteht sowieso. Ja.